Suratul Jinn, Sura Nummer 72, die Jinn. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, sag: Mir ist als Offenbarung eingegeben worden, dass eine kleine Schar Jinn zuhörte. Sie sagten: Wir haben einen wunderbaren Koran gehört, der zur Besonnenheit leitet. So haben wir an ihn geglaubt und werden unseren Herrn niemanden beigesellen. Und erhaben ist die Größe unseres Herrn. Er hat sich weder eine Gefährtin noch Kinder genommen, und es pflegte der Tor unter uns etwas Abwegiges gegen Allah zu sagen. Und wir meinten, dass weder die Menschen noch die Dschinn gegen Allah jemals eine Lüge sagen würden. Und manche Männer von den Menschen pflegten Zuflucht zu nehmen bei einigen Männern von den Dschinn, doch mehrten sie so bei ihnen die Drangsal. Und sie meinten, wie auch ihr meint, dass Allah niemanden mehr als Gesandten schicken würde. Und wir haben den Himmel abgetastet, aber festgestellt, dass er mit strengen Wächtern und Leuchtkörpern gefüllt worden ist, und wir pflegten ja an Stellen von ihm Sitze zum Abhören einzunehmen. Wer aber jetzt abhört, der findet auf ihn wartende Leuchtkörper. Und wir wissen doch nicht, ob für diejenigen auf der Erde Schlechtes gewollt wird, oder ob ihr Herr sie zur Besonnenheit führen will. Und unter uns gibt es Rechtschaffene, und unter uns gibt es solche, die weniger rechtschaffen sind. Wir sind getrennten Wegen gefolgt. Und wir meinten, dass wir uns auf der Erde Allah niemals entziehen können und dass wir uns niemals durch Flucht entziehen können. Und als wir die Rechtleitung hörten, glaubten wir daran. Wer an seinen Herrn glaubt, der befürchtet keine Lohnschmälerung und keine Drangsal. Und unter uns sind Gottergebene und unter uns sind vom rechten Weg Abschweifende. Was nun jemanden angeht, der sich Allah ergeben hat, so bemüht er sich um mehr Besonnenheit. Was aber die vom rechten Weg Abschweifenden angeht, so werden sie Brennholz für die Hölle sein. Und wenn sie sich auf dem Weg recht verhielten, würden wir ihnen wahrlich Wasser im Überfluss zu trinken geben, damit wir sie dadurch der Versuchung aussetzen. Und wer sich von der Ermahnung seines Herrn abwendet, den wird er in überwältigende Strafe stecken. Und die Gebetsstätten gehören doch Allah, so ruft neben Allah niemanden an. Und als Allahs Diener aufstand, um ihn anzurufen, hätten sie ihn alle beinahe erdrückt. Sag: Ich rufe nur meinen Herrn an und ich geselle ihm niemanden bei. Sag: Ich vermag euch weder Schaden noch Besonnenheit zu bringen. Sag: Niemand kann mir gegen Allah Schutz gewähren, und ich werde außer bei ihm keinen Ort der Sicherheit finden. Ich vermag nur etwas zu übermitteln von Allah und seinen Botschaften. Und wer sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, gewiss, für ihn wird es das Feuer der Hölle geben, ewig und auf immer darin zu bleiben. Wenn sie dann sehen, was ihnen versprochen worden ist, da werden sie wissen, wer die schwächeren Helfer und die geringere Zahl hat. Sag: Ich weiß nicht, ob das, was euch versprochen worden ist, nahe ist, oder ob mein Herr ihm eine längere Frist setzt. Er, der Kenner des Verborgenen, er enthüllt niemandem das, was bei ihm verborgen ist, außer dem Gesandten, den er bewilligt. Da lässt er vor ihm und hinter ihm Wächter einhergehen, damit er weiß, ob sie wohl die Botschaften ihres Herrn ausgerichtet haben, und dass er das, was bei ihnen ist, umfasst, und er die Zahl von allem erfasst.